Viertens, Abwehr der dunklen Lebensbereiche. Der Asthmatiker liebt das reine, saubere, klare, sterile und meidet das dunkle, tiefe, irdische, was in der Wahl der Allergene meist deutlich zum Ausdruck kommt. Er möchte sich im oberen Bereich ansiedeln, um mit dem unteren Pol nicht in Berührung zu kommen. Er ist deshalb meist eher ein kopflastiger Mensch. Die Elementenlehre ordnet die Luft dem Denken zu. Die Sexualität, die ebenfalls dem unteren Pol zugehört, schiebt der Asthmatiker nach oben in die Brust, wodurch es hier zur vermehrten Schleimproduktion kommt, ein Prozess, der eigentlich den Geschlechtsorganen vorbehalten sein sollte. Der Asthmatiker befördert diesen zu weit oben produzierten Schleim durch den Mund nach außen. Eine Lösung, deren Originalität dem deutlich wird, der die Entsprechung zwischen Genitalien und Mund sieht. Wir werden in einem späteren Kapitel noch genauer darauf eingehen. Der Asthmatiker sehnt sich nach reiner Luft. Er möchte am liebsten in den Höhen des Gebirges leben, ein Wunsch, der ihm unter dem Namen Klimatherapie häufig erfüllt wird. Hier fühlt sich auch sein Dominanzanspruch wieder wohl. Oben, auf der Höhe stehend und hinunterschauend auf das dunkle Geschehen im tiefen Tal, im sicheren Abstand erhoben in die Sphäre, wo die Luft noch rein ist. Herausgehoben aus den Tiefen mit ihrer Triebhaftigkeit und ihrer Fruchtbarkeit. Oben, auf dem Berge, wo sich das Leben auf mineralische Klarheit reduziert hat. Hier erlebt der Asthmatiker seinen immer angestrebten Höhenflug, der von fleißigen Klimatologen in der Zwischenzeit wissenschaftlich abgesichert wurde. Ein anderer Kuraufenthalt ist das Meer mit seiner salzigen Luft. Auch hier die gleiche Symbolik. Salz, Symbol der Wüste, Symbol des Mineralischen, Symbol des Leblosen. Das ist der Bereich, den der Asthmatiker anstrebt, denn vor der Lebendigkeit hat er Angst. Der Asthmatiker ist ein Mensch, der sich nach Liebe sehnt. Er will Liebe haben, deshalb atmet er so viel ein. Doch er kann keine Liebe geben. Das Ausatmen ist behindert. Was kann ihm helfen? Wie bei allen Symptomen gibt es nur das eine Rezept: Bewusstheit und schonungslose Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Wenn man sich seine Ängste erst einmal eingestanden hat, muss man beginnen, die angstauslösenden Bereiche nicht mehr zu meiden, sondern sich ihnen so lange zuzuwenden, bis man sie lieben und integrieren kann. Dieser notwendige Prozess symbolisiert sich sehr schön in einer Therapie, die zwar in der Schulmedizin nicht bekannt ist, aber in der Naturheilkunde zu den erfolgreichsten Maßnahmen bei Asthma und Allergie gehört. Die Eigenurintherapie. Sie besteht darin, dass dem Kranken der eigene Urin intramuskulär injiziert wird. Betrachten wir diese Therapie einmal unter dem symbolischen Gesichtspunkt, so sehen wir, dass diese Therapie einen Patienten zwingt, das, was er abgegeben hat, den eigenen Dreck und Schmutz, wieder aufzunehmen, sich mit ihm neu auseinanderzusetzen und zu integrieren. Das macht heil.